Psychologe erklärte mir, ich hätte das Alice im Wunderland-Syndrom. Er versuchte mir in der Therapie zu erklären, dass das Wunderland nicht echt sei. Das Wunderland fehlte mir. Es war wunderschön. House of House. Out.